Genau, in dem Workshop jetzt für die, die beim Stadtfunk dann gerade waren, stößt sich das ja auch sehr gut an. Wird es jetzt eben um einen kleinen Überblick über Architektur in der DDR gehen. Die Architektur ist ja irgendwie so mit das Sichtbarste, quasi was von der DDR so übrig und so präsent ist. Und gleichzeitig ist ja auch sowas, wo so die Abwertung der DDR, die so in den Narrativen auch so stark ist, sehr, sehr präsent ist. Und wo ja auch im Umgang dieser Architektur zeigt sich eben, weil dann nicht mehr erwünscht wird, es wurde abgerissen oder rückgebaut und auch häufig ja eben so mit Stichwort Platte und so einfach so abgetan. Und was wir heute eben machen wollen, ist auch ein bisschen genauer hinzuschauen, was waren eben auch die Ideen, die sich mit dieser Architektur verknüpft haben, auch gesellschaftliche Funktionen, was gab es auch für Wandlungen in der Architektur in der DDR. Thomas Spiel lebt in Berlin, war lange Zeit in Politik und Verwaltung dort tätig und ist jetzt seit einigen Jahren als freischaffender Architekturhistoriker tätig. Hat zahlreiche Bücher zu dem Thema mit rausgegeben, ein paar davon findet ihr auch auf dem Büchertisch, unter anderem über Richard Haulig und Hermann Henselmann. Da ist Thomas Spiel auch der Leiter der Hermann Henselmann Stiftung. So viel mehr will ich jetzt gar nicht sagen, übergibt er noch das Wort. Vielen Dank für die erstmal anhören. Vielen Dank für die Einladung. Es knüpft wirklich ganz wunderbar an den Stadtrundgang auch an. In einer knappen Stunde was über DDR-Architektur zu erzählen, darzustellen, das ist in mehr als 40 Jahren, ist natürlich höchst herausfordernd und gar nicht so einfach. Und da wir uns nicht kennen, ich auch euch, sie nicht, immer dazwischen fragen. Also ich weiß nicht, was der Wissenshintergrund ist, was gemeinsamer kultureller oder politischer Kontext ist. Einfach dazwischen fragen, das lenkt mich nicht ab. Man könnte natürlich institutionsgeschichtlich, wer hat eigentlich die DDR gebaut, was waren die Institutionen, wer war der politische Auftraggeber, was war der soziale Zweck, was war die politische Ökonomie des Bauens und ähnliches, berühre ich auch alles, aber es könnten natürlich jeweils einzelne Vorträge sein. Deswegen greife ich hier auf eine Darstellung zurück, einen Vortrag für eine Konferenz, die in Sofia vor 2 Jahren stattgefunden hat, wo unter der noch europäischen Ratspräsidentschaft von Frankreich, ein französischer Architekturhistoriker-Kollege, die gute Idee hatte, alle Osteuropäer zusammenzuladen und die erzählen sich mal gegenseitig, was sozialistische Moderne ist. Weil der richtige Gedanke ist ja, dass die Osteuropäer eigentlich ein gemeinsames kulturelles Erbe haben und sie sich alle nur beeilt haben, ihre eigene Geschichte zu verdrängen, schnell in den Westen zu kommen. Dann ist nun den Ostdeutschen besser gelungen als den anderen, weil die kamen ja zu uns und wir waren gleich dran und so weiter. Aber die anderen hatten sich natürlich vor allem mit der Nation nach Neubildung und der Vorstellung, man müsse jetzt vor die sozialistische Zeit zurückgehen, das ist total gut oder interessant, dass auch in den osteuropäischen Ländern Leute eurer Generation neu entdecken, dass ihre kulturelle Umwelt was mit der Gesellschaft ihrer Eltern, mit der sie, die sie auch geprägt haben, zu tun haben. Und die jetzt auf vielfältige Weise anfangen, sich für ihr sozialistisches Erbe zu interessieren. Nicht um in den alten Sozialismus zurückzukommen, aber zu verstehen, wie das entstanden ist, es wertzuschätzen, es neu anzueignen und so weiter. Und deswegen ist auch die Art, wie man etwas wahrnimmt, natürlich nicht unabhängig davon, wie man etwas interpretiert und darstellt. Und natürlich ist da der Ausgangspunkt erstmal zu wählen, na, wie war denn die Situation 1990? Und da gibt es also diese interessante, eigentlich sehr interessante, kritische Architekturzeitung Arch Plus, die es heute noch gibt und interessante Hefte macht. Und die kam also mit dieser Losung raus, alles Platte und es gab gar keine Architekten. Nur die Bauingenieure haben das alles gemacht. War nur Technologie, wurde nur nach den Kranbahnen abgestellt, reine unästhetisch. Und nun muss man wissen, dass der Sozialismus im Osten zusammenbrach, als die Moderne im Westen für beendet erklärt wurde. Die Postmoderne, der Neohistorismus, die Abschied von der Moderne und der Ekel der westdeutschen postmodernen Architekten, die dann in die DDR kamen und sahen, da wird ja immer noch modern gebaut. Obwohl in der DDR gab es dann erste Anflüche von Postmoderne, führte dazu, dass man im Grunde Strategien entwickelte, wie baut man vor die DDR zurück, statt nach der DDR weiterzubauen. Und da gab es eine sehr heftige Auseinandersetzung, die jetzt ich am Beispiel von Berlin kurz erläutern kann. Da war ich auch aktives Akteur in dem Prozess. Von 1998 bis 2000 war ich Baustadtrat für die BDS in Mitte, also sozusagen dem Zentrum der neoliberalen Aneignung und der Neudefinition des Stadtzentrums von Ost-Berlin. Und da war folgende Ausgangslage. Der sozialdemokratische Senatsbaudirektor Hans Stimmern aus Lübeck hatte die Vorstellung, wir müssen jetzt also die durch den modernen Städtebau geprägten Mitte von Berlin, also das Gebiet um die Karl-Marx-Allee, zweiter Bauabschnitt, zwischen Strausberger Platz, da der runde ovale Platz, und dem Alexanderplatz, der vorhin ja schon angesprochen wurde, wir müssen den zurückbauen, wir müssen den alten historischen Grundriss der Königsvorstadt wiederherstellen. Das war natürlich eine Maximierung von, die Grundidee war natürlich Rückübertragung an die Grundstückseigentümer, die können damit meistens nichts anfangen, verkaufen es gleich weiter und dann kommen die Bauunternehmen und verkaufen es. Und alle roten Baufelder waren sozusagen als Neubaustrukturen gedacht. Und dahinter der Gedanke, dass der offene Städtebau der Moderne, die es im Osten genauso gab wie im Westen, vielleicht etwas anders im Osten als im Westen und mehr im Zentrum als im Westen, hat besondere Gründe, sollte im Grunde in den geschlossenen Städtebau des wilhelminischen Städtebaus bis zum Ersten Weltkrieg zurückgebaut werden. Die geschlossenen Baufluchten, wie wir sie hier auch in dem Gebiet hier natürlich sehen, die sind sozusagen das Ideal von Städtebau und da muss zurückgebaut werden, um den Terror der Moderne, der also im Sozialismus unter staatssozialistischen Bedingungen so ungezügelt Raum genommen hat. Und es ist ja auch vieles daran zu kritisieren, aber die Antwort war darauf Rückbau vor die DDR. Und das war also das Kampfprojekt von Stimmern in dann hier 95, 96 und dann 98 sogar beschlossen, aber schon abgemildert. Und es war also ein ganz zähes Ring, richtig kultureller Kampf um die Stadt und die Interpretation dessen, was da ist, um dann zu einem gemäßigteren Rechts hier, also hat jetzt bis 2015 gedauert, um da also Strukturen einer möglichen Nachverdichtung, aber unter Achtung der städtebaulichen Eigenart zu definieren. Und eben nicht sozusagen die systematische Zerstörung der offenen Stadträume zuzulassen. Das war eine sehr harte Auseinandersetzung in den 90er Jahren, die dann bis in die Nullerjahre noch weiterging. Und mal so die Ausgangslage charakterisieren, dass sie sehr, sehr hart und sehr grob und sehr, sehr grundsätzlich geführt wurde. Und natürlich muss man daran erinnern, was nun die besondere Situation war, wie die hegemoniale Interpretation des Westens, die mehr aus so einer postmodernen Logik heraus erfolgte, die haben gewissermaßen sofort Freundschaft geschlossen mit der stalinistischen Architektur, also des ersten Baumschnitts der Karl-Marx-Allee, wir kommen gleich dazu, zu den Arbeiterwohnpalästen. Und das hat einen doppelten Hintergrund, einerseits kulturell, also ein Palast ist natürlich was viel Schöneres als ein Plattenbau. Und obwohl die Wohnungen ähnlich gut oder ähnlich schlecht, aber gut eigentlich sind. Und andererseits gab es das Altschuldenhilfegesetz, um jetzt ein bisschen politische Ökonomie einzubringen. Der Einheitsvertrag hat die katastrophale Klausel gehabt, dass 15% des staatlichen oder genossenschaftlichen, also öffentlichen Eigentums zu privatisieren sei, um die Eigentümerquote im Osten zu erhöhen, damit alle möglichst Wohnungseigentümer wären, weil das nur einer freiheitlich-demokratischen Gesellschaft entspräche. Und natürlich waren dann die Wohnungsbaugesellschaften gehalten, jene Bestände zu verkaufen, die überhaupt nur zu verkaufen waren und die besonders sanierungsbedürftig waren, sodass dann dass die gesamte alte Stalinallee, die wir uns dann, sehen wir uns dann gleich noch an, dass die also dann in die Privatisierung kam. Und natürlich gab es dann Annoncen, wer will nicht im Arbeiterwohnpalast wohnen. So. Und sodass also sofort Freundschaft geschlossen wurde mit der historistischen, dekorierten, nach meiner Auffassung nicht ersten Klassik, also sicherlich klassizistisch, aber ob die nur sozialistische Moderne ist, können wir uns ja auch unterhalten. Aber man hat sofort die Feindschaft erkannt mit dem typisierten industriellen Wohnungsbau, den wir jetzt auch hier an der Platz der Straße der Nation und im Zentrum gesehen haben. Und dieses Altschuldenhilfegesetz hat natürlich eine katastrophale Folge gehabt. Sicherlich wurden auch viele mit privater Hilfe dann modernisiert. Aber später wurden ja enorme staatliche Mittel aufgebracht, um die als über Bedarf existierenden, wir haben es ja gehört, aus dem Heckert-Gebiet, Wohnungsbestände abzubauen. Teilweise werden jetzt auf den gleichen Geländen wieder Wohnungen gebaut, weil sich die Wohnungspolitik natürlich gewandelt hat, weil es Migration, weil es Zuwachs gibt, weil es auch wieder expandierende Städte gibt und so weiter. Also das Problem der grauen Energie kann ich ja nur als Stichwort einwerfen, des Wartens, vielleicht auch des Einladens an Initiativen und an Leute, die einfach es nur nutzen, weil Abreißen und Neubauen ist auf jeden Fall teurer. Hier gab es aber einen Kampf in Berlin eben um diese innerstädtischen Gebiete. Um jetzt nochmal einen historischen Durchgang zu machen, ist, glaube ich, wichtig, die verschiedenen Stadien zu unterscheiden, die existierten. Und das ist eben jetzt ein Phänomen, was es auch in anderen osteuropäischen Ländern gab, nämlich, dass die von der Okkupation durch die Deutschen oder eben vom Faschismus in Deutschland befreiten Gesellschaften und Architekten eigentlich anknüpfen wollte an die Zwischenkriegsmoderne. Und zwar in allen Ländern. Also es gibt diesen berühmten Kollektivplan hier links oben von Hans Scharoun und Kollegen von 1946, wo man sich also sozusagen mit der sehr stark zerstörten Stadt Berlin beschäftigte und die Struktur des Urstromtals darstellen wollte und nach den Prinzipien der Charta von Athen Wohnen und Arbeiten und Verkehr trennen wollte, also die sogenannte funktionsgeteilte Stadt. Und wo quasi in der Mitte, man sieht da rot als Kürzel irgendwie die Straße unter Linden, als historische Insel belassen, aber ansonsten eigentlich die Stadt neu bauen. Da war auch ein gewisser Abriss- und Neubau-Eifer dabei. Aber ähnliche Strukturen, die auf so eine lineare Stadtkonzepte hinarbeiteten, gab es dann auch für London, die Gruppe Maas, oder eben auch in Warschau, wo es auch eine sehr starke Siam-Gruppe gab, die modern dachten. Und in diesem Sinne hat man im Grunde am Anfang auch geplant. Wir reden jetzt von 1945 bis etwa 48, 49, 50. Und da gab es dann eben also lineare Strukturen. Der Samanaric, der dann später an der Kunsthochschule in Weißensee war, mit dem Bauhaus verbunden war, oder der schon erwähnte Henselmann, die bauten da modern. Das war so die Typologien, oder oben der Schweizer Hans Schmidt für Warschau. Also ein offener Städtebau, und man wollte die Situation der Nachkriegszeit nutzen, um modern zu bauen. Und das war eigentlich die vorherrschende Baupolitik. Und es waren auch die Sowjets, die Hans Scharoun zum ersten Baustadtrat von Berlin, von ganz Berlin, bestimmt hatten, der in diesem Sinne eben diese Planung auch vorangetrieben hat. Und dann gab es auch in anderen Städten sowas, also Dresden ist besonders bekannt, man sieht ja die Kriegszerstörung im Luftbild hier, also wenn ihr da hinten irgendwas seht, aber und rechts drei unterschiedliche Varianten, die sehr radikal die Kriegszerstörung nutzen wollten, um also eine moderne, auch an Corbusier orientierte Stadt zu entwickeln. Diese Position war eigentlich bis 48, 49 die offizielle, und so wurde auch in Berlin sozusagen angefangen, wenn man so will, ist das also die frühe Nachkriegsmoderne, die in allen osteuropäischen Ländern, man kann auch in Warschau so eine Siedlung sehen, sich durchsetzten. Hier dieses Laubenganghaus an der Stalin später, also ab 61 Karl-Marx-Allee von der Ludmilla Herzenstein, oder ganz einfache an der Weimarer Republik orientierte Bauten, die jetzt hinter diesen Laubenganghäusern stehen, die also nach dem Krieg sind, aber eben beste Tradition der Weimarer Republik verkörpern. Oder im Park von Babelsberg gibt es so ein Wohnheim, wo also auch modern gebaut wird und man neuen Nutzungen sich zuwandte. Und nun kommt ein Einbruch, der eben in allen osteuropäischen Ländern existierte. Deswegen bin ich etwas unglücklich mit der Formulierung erste sozialistische Moderne, der Klassizismus. Es gibt also einen Einfluss von sowjetischer Seite, die Formalismusdebatte setzt ein und auch die sowjetischen Hoffnungen, dass man wieder an die Moderne anknüpft, wo man nun den Faschismus besiegt hat, gehen dann mit Zhdanow und anderen wieder den Berg runter, und Stalin verkündet also erneut, so wie schon Anfang der 30er Jahre, sozialistisch im Inhalt und national in der Form. Also die Idee war, dass eben in der hegemonialen Struktur der Sowjetunion alle Volksdemokratien ihre eigenen nationalen Stile aufgreifen, eigentlich erfinden und in diesem Kontext bauen. Es sollte kein sowjetisch, schon gar nicht modern, oktroyiertes Bauen geben, sondern jeder sollte es auf seine Weise lokal machen. Also ein lokaler, so eine regionalistische Bauauffassung. Und der klassische Fall war dann, dass also im Frühjahr 1950 eine von der inzwischen geschaffenen Bauakademie assistierte Delegationen von Architekten und Baufunktionären nach Moskau fuhren und da also die Erfahrung der sowjetischen Genossen studierten, sich die Gorki-Straße und andere in den 30er Jahren schon entwickelten Bauprojekte ansahen und dann also versuchten, das neue deutsche Bauen, das deutsche demokratische Bauen zu erfinden. Und da gab es also einen eklatanten Vorgang, der quasi richtig wie inszeniert war, dass also der Chefredakteur des ND, Herrnstadt, der später selber in Ungnade gefallen war, weil er kritische Äußerungen gegenüber Ulbricht getan hatte, dass der also quasi den Henselmann, der einer der vorlautesten und agilsten Architekten der Zeit war, kritisierte für seinen modernen Entwurf, wir sahen ihn schon, und meinte, jetzt muss doch mal gezeigt werden, mal studiert werden, wie eine nationale Architektur aussehen sollte. Über die leichte Andeutung, dass es vor kurzem gerade erst eine neue deutsche Architektur schon gegeben hatte, wurde stillschweigend hinweggegangen, weil wenn die Arbeiterklasse siegt, dann ist die Bezug auf die Nationale ja gegen niemanden gerichtet und auf jeden Fall richtig. So. Und dann gab es also diesen inszenierten Wettbewerb, den dann auch der Henselmann gewann, innerhalb von 10 Tagen oder was, so haben die dann also gezeichnet und dann war die Parteiführung begeistert und dann wurde dieses Hochhaus an der Weberwiese, was man sich auch in Berlin noch ansehen, errichtet und das war quasi der Muster, der Leitbau für die Baupolitik der nationalen Tradition. Die Leute haben es dann auch selber dann natürlich verarscht und sprachen dann muss man Nati, Trati und so und also mal diese Abkürzung und der Henselmann erklärte dann, der war eigentlich zunächst ganz zögerlich und sagte, na, was ist denn nun eigentlich berlinisches oder regionales Bauen? Berlin war Preußen, Preußen war von Aachen bis Königsberg und Schinkel war zwar der preußische Baumeister, aber was ist denn nun eigentlich da berlinisch, was ist so? Und dann hat er also irgendein Bauwerk von Schinkel gefunden und hat dann in der Struktur, man sieht es hier unten links so in der Form, da gibt es ein sogenanntes Feilner Haus in Berlin, kriegszerstört. Und da hat er dann die Fensterformate aufgegriffen und also versucht, eine nationale, eine berlinische Tradition zu begründen. Alle waren begeistert und es wurde dann also gebaut. Das war sozusagen das maßstabgebende Ostberliner Beispiel, was sich natürlich an gewissen sowjetischen und anderen volksdemokratischen Beispielen auch orientierte und führte dann dazu, dass die ersten Großprojekte kamen. Da wurde also dieses auch gebaut. Und nun ist interessant, dass es gibt diese stilistische Debatte und dann haben wir natürlich die Frage auch, ja, was wurde denn eigentlich gebaut? Natürlich muss man sagen, dass nach dem Krieg auch in Ostdeutschland überall die Kriegsschäden repariert wurden, da wurden Wohnungen wieder hergestellt. Es gab einen Landbau, weil Millionen von Leuten aus den Ostgebieten kamen und irgendwie untergebracht werden mussten. Davor gab es eine Bodenreform, dass man den Leuten überhaupt Grund und Boden geben konnte. Da war dann im Westen etwas anders, weil da die Bodenreform von den Westalliierten unterbunden wurde und die Enteignung der Kriegsverbrecher und so weiter. Aber es gab natürlich Bauen. Aber was waren die sozusagen die zentralen Projekte? Und da ist natürlich erstmal festzuhalten, dass der Bau von sozialistischen Magistralen also als eine der großen Aufgaben in ganz Osteuropa zu sehen ist. Und in gewisser Weise wirkt es ja, wie wir eben gesehen haben, bis in die 60er und 70er Jahre dann auch hinein. Na, und in Ostberlin war es eben nun die am meisten zerstörte, weil von Osten her geleitete. Außerdem kam dann auch mal die Rote Armee, die als Befreier begrüßt und aufgefasst wurde von der Führung und vielleicht auch von einigen anderen mehr. Und dann gab es also einen Wettbewerb für die musste natürlich dann Stalinallee heißen. Und dann hat man da also eine Stalinallee konzipiert. Das ist der erste Entwurf. Und da ist nun ganz bemerkenswert, was hier vielleicht ganz gut zu sehen ist. Hier hatte man eben angefangen mit den Laubenganghäusern. Das sind diese hier, die ich schon gezeigt habe, die also eigentlich dieser moderneren, frühen Moderne empfangen. Und das waren die quergestellten 7 Scheiben hier von dem an die Weimarer Republik anknüpfenden Wohnungsbau. Und jetzt machte man also hier so eine Randbebauung, verknüpfte sie zwar ganz intelligent mit dem Hinterland, aber es hatte eigentlich anfänglich keine wirkliche Hintergrundgeschichte. Es ist wie der Nevsky-Prospekt oder eben auch die Gorki-Straße in Moskau und der Nevsky-Prospekt in Leningrad, in Petersburg. Es ist Kulissenarchitektur, also es ist ein Prospekt, wie man in einer Bühne, wie auf den Bühnen, ein Prospekt, also eine große, eindimensionale Achse. Man sieht ja, dass dahinter kaum was passiert. das ist gar nicht gebaut worden, es sollte ein ND-Gebäude sein. Und das ist gebaut worden, diese Sporthalle. Aber im Grunde ist es gar nicht in die Tiefe. Es ging dann später doch hier vor allem in dem Bereich in die Tiefe. Aber es war im Grunde eine große Straße. Das Zentrum war dann eben hier diese Sporthalle. Gegenüber gab es ein Stalin-Denkmal. Und dann, naja, kennt ihr sicherlich, also den Strausberger Platz und eben die großen Prospekte. Und hier also vom Paulig der Nordblock und hier der Südblock. Und das insofern sind natürlich hybride Dinge, also die sind jetzt nicht stalinistisch, die sind nicht russisch. In Moskau sieht alles ganz anders aus. Nur wer keine Ahnung hat, sagt, dass das jetzt altrussisch ist. Und Zuckerbäcker sagt überhaupt nichts. Also warum? Wer hat was gegen Bäcker noch dazu oder gegen Zucker? Also diese Übertragung ist völlig sinnlos. Was ist das Grundprinzip? Das Grundprinzip ist Flügelanlage, palastartig, übergroße Grundstücke. Dahinter steckt natürlich ein Aufbaugesetz, was Enteignungsmöglichkeiten gibt. Alle kleinen Parzellierungen vorm Krieg sind weg. Und man macht riesengroße Grundstücke. Und alle Leute, die von hier bis hier wohnen, und jeweils hier, man sieht es sogar, auf der Seite sieht man es nicht, aber jedenfalls auch ihr Treppenhaus haben, die müssen alle durch diesen Eingang hinein. Weil ein Palast braucht ein großes Tor und da müssen alle durch. Also jemand, der hier oben wohnt, der muss durch diese Tür hier rein. Ja? So dass diese Häuser also im Grunde ganz moderne, insofern sind sie hybride, mehr Sektionshäuser sind. Die haben alle ihre eigenen Treppenhäuser und Fahrstühle. Aber wie werden die erschlossen? Die haben einen rückwärtigen Gang. Es gibt also einen großen Eingang, dann gibt es einen Verteilergang und dann kommt man an sein Treppenhaus rein. Also der Preis dieses Tors und der großen Prachtanlage sind so lange Wege. Ja, so. Sonst könnte natürlich überall hier auch ein Hauseingang sein mit dem entsprechenden Treppenhaus. Alles ziemlich geschickt gemacht und der Paulik hat dann noch seine Erfahrung aus Shanghai mitgebracht und da oben also chinesisches Dekor angebracht und so weiter. Und dann gab es da große Einrichtungen wie die Karl-Marx-Buchhandlung, die noch so heißt und die Schrift darf nicht abgemacht werden, aber da ist irgendwas ganz anderes drin. So. Und dann eben auch die Idee, der Stadt einen neuen Stadteingang zu geben. Hier also die beiden Türme, die Verbindung von Turm und Kuppel ist so ein Renaissance-Motiv aus der italienischen Baukunst. Und dann waren es eben die Gontardschen Türme vom Gendarmenmarkt, die quasi jetzt als Stadteingang herausgesetzt wurden. Das Frankfurter Tor war früher viel mehr innerhalb der Stadt. Also die haben gleich in den Stadtgrundriss eingerissen, um eben diese große Achse da zu entwickeln. Diese Kraftanstrengung, die erste sozialistische Straße Deutschlands, so kam es nicht her, war das nationale Aufbauwerk. Da sollte auch gezeigt werden, deswegen auch dieser Gedanke des nationalen Stils, also in der DDR, da werden die deutschen Traditionen richtig umgesetzt, während der Westen sich gerade wieder bewaffnet und dem westlich modernistisch Formalismus sich ausverkauft und nur diese Eierkistenarchitektur macht und der Bau ist sowieso dekadent und so weiter. Also war eine ganz scharfe Abgrenzung zu der eigenen, eigentlich auch sozialistischen und linken Tradition des Bauens in Deutschland. Man wollte also diese gesamtnationale Repräsentanz und realisierte die mit dieser Straße. Natürlich hielt die Kraft gar nicht, reichte nicht aus. Am 17. Juni streikten gerade da die Bauarbeiter und irgendwie fiel diese Kulissenarchitektur auch politisch und ökonomisch ins Nichts. Andererseits sind aber hochqualifizierte Bauten und Wohnungen, die sich eben auch nach der Wende bestens privatisieren ließen. Es mussten auch noch andere Bauaufgaben wahrgenommen werden und da ist natürlich interessant, dass der Neubau von Städten an neu zu erschließenden Industriestandorten ganz wesentlich dazugehört. Auch eine Dinge, die an anderen osteuropäischen Ländern genauso existieren. Also das hieß natürlich dann auch Stalinstadt logischerweise. Also wenn in Eisenhüttenstadt, wie es heute heißt, eben unmittelbar an der polnischen Grenze mit polnischem Kohlen und sowjetischem Eisenerz direkt an der Grenze eine eigene Metallurgie aufgebaut war, die es im Ostdeutschland eben nicht gab oder nur sehr wenig mit ein bisschen Kupferbergbau hier im Mansfeld oder im Thüringen schon oder irgendwo oder hier in der Gegend, sodass da also eine neue Stadt gebaut wurde. Und die war dann auch wieder sehr traditionell gebaut, wie ihr seht, hier mit diesen geschlossenen Quartieren Und das sah dann so aus. Sowas gibt es auch in Nowa Huta und in anderen Ländern dieser Zeit. Also die Stalinstädte waren da meistens Stahlstädte. Stalin hat sich ja auch nach Stahl Stalin genannt, war ja sein Deckname aus der Untergrundbewegung und so weiter. Und dann saß dann also da irgendwie so, wie man meinte, gemütlich aus. Das sind keine schlechten Wohnungen, sind auch moderne Architekten, die vorher auch anderes gebaut haben, teilweise auch welche, die bei Nazis gebaut haben. Also das ist Stalinstadt. Und dann bricht natürlich irgendwann, wie der Kollege auch schon sagte, Ende der 50er Jahre, kommt es zur Entstalinisierung. 1954 gibt es eine Baukonferenz in Moskau, wo Chruschtschow dann feststellt, teure Architekten, ihr baut zu teuer. Wir müssen im Grunde einen neuen Gesellschaftsvertrag schließen. Wir müssen die Leute mit Wohnraum versorgen. Und zwar massenhaft und in einer Weise, die mit diesen traditionellen Baumethoden überhaupt nicht zu realisieren sind. Und dann bricht also, wie zum Beispiel ganz schön hier zu sehen, in Eisenhüttenstadt die Moderne mitten in diese Struktur hinein. Wieder so eine wichtige Achse, in dem Fall ist dann das Werk, der Bezugspunkt. Und dann gibt es eben Wohnhochhäuser, geradezu avantgardistischer Art für Ende der 50er Jahre, die dann eben Einzug halten. Und das war eigentlich der Wendepunkt, dass klar war, mit den traditionellen Herstellungsformen lässt sich kein Massenwohnungsbau realisieren. Und wir müssen zu einer Forderung zurückkommen, die schon das Bauhaus, auch die Leute nach dem Zweiten Weltkrieg, wie mit dieser frühen Moderne, forderten. Wir müssen zur Standardisierung, zur Serienfertigung kommen und wir müssen eine andere industrielle Grundlage uns selber schaffen. Und das war eigentlich die Wende, die dann in der DDR 1955, gab es eine Baukonferenz, dazu führte, dass es also jetzt eine Rückkehr zur sozialistischen oder die Entwicklung einer eigenen sozialistischen Moderne gibt. Wenn man die schon mit Nummern versehen will, dann würde ich sagen, es ist die zweite, denn die erste war der Konstruktivismus in der Sowjetunion, wo ganz außergewöhnliche Formen moderner Architektur entstanden sind, aber man jetzt nicht nur diesen nationalen Blick hat. Das ist nur das Wohngebiet Karl-Marx-Allee, zweiter Bauabschnitt. Man sieht, es ist eben die Kombination von Magistrale und Wohngebiet. Es ist nicht nur eine Kulissenarchitektur, sondern es ist durchdrungen. Es ist ein innerstädtisches Wohngebiet. Heute ist es natürlich ähnlich grün, wie wir eben im Chemnitz-Zentrum gesehen haben. Und es ist eine wahrscheinlich die hochqualifizierteste Platte, die die DDR jeweils zustande gebracht hat, die auch zum Teil sehr gut saniert wurde. Und der Witz ist hier eben, dass während in der alten Karl-Marx-Allee die riesengroße Blöcke, die man wie Formationen abschreiten muss oder indem man wie in einem Formationsblock selber drin ist, ist es hier so, dass es doch überschaubare Räume sind. Und der Witz ist, insofern sehe ich da einen kulturrevolutionären Anspruch, der späten 50er, 59 ist es geplant, bis 64 gebaut, indem die Leute sich also hier der Straße entlang bewegen und da gibt es Pavillons, wo es ja gehobenen Kulturkonsum oder was auch immer gab, Kunst im Heim und Kosmetik und ein Kino, also Kino International, indem die Leute sich hier lang bewegen, verschieben sich die Räume. Man geht nicht an ewigen Fronten lang, sondern indem man da lang geht, hat man Einblicke ins Gebiet, die Kuben dieser Pavillons, die vom Wohnen getrennt sind und nach vorne rücken, die haben dann sozusagen eine Eigendynamik und durch die eigene Bewegung verschiebt sich die Optik. Da ist eine ganz andere Raumphilosophie dahinter als in diesen langen, großen Magistralen, wo man also auf Sichtachsen lang geht. Das zeigt sich natürlich dann auch so in der Art, wie die Architekturgrafik dann stattfindet. Das ist ja inzwischen ikonisch hier von der Schillingstraße mit Blick auf das Hotel, was dann in Real so aussah. Und da werden also Baulösungen angeboten. Wir sind jetzt von 59 bis 64. Die heute noch alles denkmalgeschützt natürlich. Heute noch bemerkenswert sind. Licht spielte eine große Rolle. Und diese Kombination von einem liegenden Bauteil, dem Kino, mit dem dahinterstehenden Hotel, jetzt ist daraus ein Rathausgebäude geworden, leider Private-Public Partnership und jetzt will der Private nicht mehr und hat das Rathaus gekündigt und jetzt muss ein neues Rathaus gebaut werden, jetzt ist also der ganze Sinnzusammenhang eigentlich weg. Aber solche Motive sind also doch, das ist Weltarchitektur, kann man nur sagen. im Vergleich ist vielleicht mit Slin noch in Tschechien, na wie auch immer. Kino international, hier über die Kante und heute und so weiter. Große Räume, na klar, automobilistisch braucht man heute alles gar nicht mehr so. Könnte man, sollte man zurückbauen, wird auch jetzt gerade neu aufgeteilt zwischen Fahrradverkehr und verringerten PKW und Mittelstreifen, alles okay. Und natürlich war der Zielpunkt dieser Planung dann der Alexanderplatz und mit dem 1969 errichteten Fernsehturm. Der Witz ist, dass Ost-Berlin also quasi von außen nach innen gebaut wurde und mit dem Palast der Republik, auf den kommen wir noch, abgeschlossen wurde. Man kann also wie in Zeitschichten, wenn man die Karl-Marx-Allee jetzt ins Zentrum hineinläuft, die Bauentwicklung der DDR nachvollziehen. Bis zu diesem Bau von Henselmann, der hat nicht nur hinten diese Torhäuser, da Haus des Kindes und Haus Berlin gebaut, sondern auch die erste Curtain Wall, also vorgehängte Fassade, da am Alexanderplatz mit diesem Womacker-Bild, von dem kann man halten, was man will, aber es war eben an Siqueiros und Mexiko orientiert. Also das war auch der Referenzrahmen, Anfang der 60er Jahre in die Internationale zu kommen, aber als sozialistische. Es ist eben, sowas gibt eben so ein geschlossenes Ensemble, jetzt unabhängig von dem Streit, ob es nur in Chemnitz so dicht und so viel ist, wie uns erklärt wurde, kann man ja sagen, sowas kann es nur unter sozialistischen Bedingungen geben, weil es eine einheitliche Planung gab, weil es sozusagen die Verfügung über die Grundstücke möglich war, weil es einen Bauwillen gab und weil es im Großen und Ganzen auch menschengerecht war und halbwegs funktionierte. Nicht alle Pavillons sind gebaut worden, da gibt es jetzt Planungen, das zu vollenden. Die Berliner Senat hat gerade kein Geld, hat wieder alles gestrichen, war alles vorbereitet. Extra Geschichte. Also das sind doch Ikonen der DDR-Moderne, neben den Chemnitzer Beispielen. Und so sieht es eben von außen und von innen dann mit dieser Kongresshalle aus. Und man muss schon sagen, es steht für eine ganze Zeit Prägnanz. Kein Mensch kann und heute und will heute mehr so bauen. Es geht gar nicht darum, dass es jetzt als Empfehlung für die Zukunft idealisiert wird, sondern dass es nur in seiner gestalterischen Qualität, auch allen Mängeln der Großzügigkeit, der Großräumigkeit und der Unternutzung vielleicht des öffentlichen Raums doch wenigstens anerkannt wird. In Berlin wandte sich natürlich dann das Interesse auf den Alexanderplatz und dann hier schließlich schon zu sehen, auf dem Palast der Republik. Und heute noch ist völlig umstritten, wie es nun mit diesem zentralen Freiraum umgeht. Denn die Historisten, die schon in der Karl-Marx-Allee zum Werk kommen wollten, sind natürlich nach wie vor der Meinung, es muss alles so sein wie in Dresden, über deren Qualität man sich ja wunderbar streiten kann. Also man kann ja vielleicht mal Verständnis haben, dass die Frauenkirche aufgebaut wurde, obwohl die als Schutthaufen auch was Bemerkenswertes hatte zu DDR-Zeiten. Aber okay, ist ja wieder aufgebaut worden, man sieht ja auch das so. Aber was da drumherum steht, ist ja der Einzige, ist ja nur zum Schreien. Also eine neobarocke Fassaden hinzustellen und dann 8 Geschosse da rein zu pressen und dann ist der Historismus. Und diese ganze Idee des Rückbauens ist natürlich so vollständig bekloppt, weil niemand weiß ja, in welche Schicht soll ich denn eigentlich zurückbauen. Die Geschichte ist nun mal gerichtet. Man kann sicherlich Brüche zeigen, man kann auch Versatzstücke zeigen, Spolien um Erinnerungswerte. Aber die Idee, in die Vergangenheit zurückzubauen, ist so voller Aporien und diese unerfüllte Sehnsucht, weil es ist dann doch niemand zufrieden, weil alles ist ja nur falsch. Statt sozusagen bewusst in die Zukunft zu bauen und die Geschichte, soweit es möglich und richtig ist, mitzunehmen. Wir hatten ja vorhin so ein wunderbares Beispiel. Wir haben unseren ganzen Blick auf den Roten Turm gerichtet. Und wer hat eigentlich mal gefragt, was ist denn für ein schreckliches Saturngebäude dahinter mit dieser das Denkmal völlig ruinierenden neohistoristischen Fassade, was den ganzen Turm da also kaputt macht. Ja? Na, wie auch immer. Sag mal, die moderne Variante der Neustadt ist natürlich Halle Neustadt. Das ist natürlich auch in dieser Form in anderen osteuropäischen Ländern vorhanden und musste jetzt da insofern nochmal erklärt werden, ist hier vielleicht besser bekannt. Ich habe hier aber schöne Fotos, die man sonst nicht so hat. Also die Autobahn ähnliche Verbindung ist natürlich ein Drama für die Altstadt. Aber man sieht hier die Nähe und die Verbindung. Es war ja auch mal eine eigenständige Stadt, Halle Neustadt. Jetzt haben sie wieder zusammengeschlossen. Und natürlich ist das Hauptproblem die soziale Frage. Also diese Wohnhochhäuser wurden eben alle privatisiert. Sie sind nur zum Teil wiederhergestellt. Ein Gebäude, da ist jetzt dankenswerterweise, obwohl unter Aufgabe von Wohnraum, die technische Verwaltung von Halle eingezogen. Da haben wir auch als Hensemann-Stiftung eine Ausstellung über Paulig machen können, unten im Foyer. Aber natürlich ist es ein Riesendrama, dass das also jetzt, dass diese vier Wohnhochhäuser, die eine sehr aktive Fußgängerpassage autofrei hatten, dass die im Grunde tot ist und dass es bisher nicht gelungen ist, die zu revitalisieren. Dazu gehört natürlich, dann muss man wissen, dass die einkommensstarken und bildungsstarken Schichten aus dem Osten, die früher es als eine Aufstiegsperspektive verstanden haben, in eine Neubauwohnung zu ziehen, dass die nach der Wende, auch dazu, als der Westen kam und sagt, ihr wohnt da in den falschen Hütten, ist ja nur Platte, ihr müsst jetzt selber ein Haus bauen, dass die alle weggezogen sind, viele weggezogen sind. Das ist sowohl in Halle das Problem, als auch in Ost-Berlin. Und dass die ganze Zersiedlung des Umraums, da kommen ja nicht die Westler her, also jetzt inzwischen auch, aber es sind ja vor allem die, und Marzahn-Hellersdorf war sozusagen der einkommensstärkste Bezirk in ganz Berlin. Also auf Durchschnitt gerechnet. Bildungs- und Einkommensstärke, weil da hat die technische Elite oder die Funktionseliten der DDR gewohnt und denen ging es jetzt nicht schlecht. Und die meinten aber, sie mussten jetzt die neu gewonnene Freiheit mit dem Einfamilienhaus verwirklichen. Und damit sind die nicht mehr genutzt. So. Und dann hat die Zuweisungspolitik natürlich das Ihrige getan. Die Russlanddeutschen, die verschiedene Migrationswellen, wurden dann nicht gut gemischt. Oder man hat die nicht selbst verantwortet, sagt, das ist jetzt euer Block, macht mal was draus. Sondern man hat die da einfach meist in die privatisierten Dinge hineingestopft und sofort war das als eine Art von sozialer Entwertung. Baulich und moralisch haben die Bauten aber natürlich die gleiche Qualität wie heute. In der Karl-Marx-Allee, zweiter Bauabschnitt, mitten der Stadt, da wohnen heute natürlich, da wird Ost und West vereinigt. Also vor 20 Jahren konnte Stimmung noch sagen, da wohnen die falschen Leute in den falschen Häusern und jetzt haben wir lauter aus dem Westen zugezogene Aktivisten, die sagen, na besser und idealer in der Innenstadt kann man gar nicht wohnen, es lebe die Platte. Aber nur weil sie eben erhalten wurde, ist das überhaupt möglich. Naja, und natürlich, vielleicht so ein Bild, dieser berühmte Rundkindergarten in Halle-Neustadt. Die Industrialisierung als solche und die Typisierung, die Standardisierung, das ist nicht identisch mit Monotonie, sondern die Idee des Typenbaus ist ja, einen Baukasten zu haben. Der Fehler der DDR-Industrie nur war, dass die eben dann vollständig unter die Herrschaft der Technokraten und Ökonomen geraten ist und die Architekten immer weniger zu sagen hatten. Insofern stimmt da auch manche Kritik dran, sodass also dann nicht mehr das einzelne Bauteil, das kombiniert werden sollte zu einem individuellen Haus oder zu einem Ensemble, sondern dass dann aus der Sicht der Bauindustrie war das ganze Haus der Typ. Und dann haben die auch mal angefangen, was am Anfang nicht der Fall war, sämtliche Gemeinschaftseinrichtungen, die im DDR-Wohnungsbau, wenn immer nicht zeitgleich hergestellt, aber doch vom Ausstattungsstandard dazugehörten, dass die dann auch noch typisiert wurden, sodass jeder Kindergarten, also nur selten so gut aussah wie dieser, und andere eben anders, aber immer noch durchdacht waren. Also ich will nur mal sagen, vielleicht ist das doch ein Punkt der Diskussion, zumal ja hier Ost und West zusammensitzt, also und wir über Anarchismus und Freiheit und Sozialismus und Kommunismus reden. Wie viel Freiheit bietet die Serie? Das ist eine Grundfrage, über die man sich verständigen muss. Und wenn man sagt, die Serie ist gar nicht möglich, obwohl wir nur 5 Autotypen haben und vielleicht, weiß ich nicht, 10 vertretbare Bestecksorten und 3 oder 4 oder 5 vernünftige Möbelserien, heißt es ja nicht, dass die Leute, die dieselben Gegenstände benennen, die gleichen Charaktere haben. Also diese Vorstellung, dass in der DDR zwar nur ein gewisses Spektrum an sozialen Unterschieden, aber natürlich gab es viele feine Unterschiede, aber dass die sich nicht notwendig in anderen Gegenstandswelten ausdrücken mussten, sondern dass die im Grunde ihre Unterschiedlichkeit in ähnlichen Gegenstands-, Objektwelten leben konnten und dass, wenn jemand in der Platte wohnt, er nicht ein Brett vor dem Kopf hat, sondern dass eben ganz unterschiedliche Leute da leben. Das finde ich ist so ein Grundverständnis von Freiheit. Wenn natürlich jeder der Meinung ist, nur er muss selber alles gestalten und nur wenn er selbst oder sie selbst es in der Hand hat, dann ist da mal die Gefahr von Dilettantismus, von Unvermögen und von Scheinindividualismus. Und wenn man sich ansieht, was mit den typisierten Bauten der DDR an Städtebau möglich war und was heute teilweise an Städtebau mit pseudo-individualisierten Häusern stattfindet, also auf dieses Verhältnis käme es mir auch für so eine Diskussion an der Halle. Ganz berühmt diese wunderbaren, ihr seht nicht viel, Schwimmhalle mit großen Bildern. José Renau, ein aus Spanien, Katalonien kommender Immigrant in der DDR, hat da Wichtiges geleistet. Oder eben auch, jetzt langsamer, ja, solche Bauten. Also wer da nur Monotonie drin sieht, müsste man drüber diskutieren. Jetzt zur nächsten Bauaufgabe, die wir jetzt hier in Chemnitz auch schon gesehen haben, die sich eben Ende der 60er, Anfang, Mitte der 70er Jahre bis zum Schwenken zum Wohnungsbauprogramm abzeichnete, nämlich die Gestaltung der sozialistischen Stadtzentren. Also erstmal gab es natürlich das Problem, früher gab es Länder, dann gab es Bezirke, dann gab es 15 Bezirksstädte. Die Bezirksstädte konkurrierten auch irgendwie miteinander. Chemnitz besonders gut und mit der Nennung natürlich optimal ausgestattet. Und dann gab es eben überall die Aufgabe, wie man in den Kriegszerstörten, meistens an den Rändern oder direkt im Zentrum Wohnungsbau bzw. im städtische Räume schuf. Also hier der Entwurf der Prager Straße in Dresden. So wurde sie dann realisiert. Heute ist die auf unmögliche Weise verstopft und ziemlich umgestaltet. Kann man jetzt nicht drauf eingehen. So sieht es oder so sah das da aus. Dann haben wir ja schon gesehen und gehört über die Straße der Nationen. Diese Häuser sind übrigens ein Typenbau, der auch in Hoyerswerda zu sehen ist. Diese nach innen entwässernden Dächer. Also ist so ein Bau aus den späten 50er Jahren. Hier hat man ab 60 angefangen, also ganz, ganz logisch, dass das passt. Oder hier in Magdeburg. Und dann die gegenüberliegende Seite, hier auch mal das Problem, wie man Wohn- und städtische Räume mit Angebot, hier sind also die Pavillons nicht gesondert, sondern so als Bandladen darunter gesetzt und auf der anderen Seite sind sie mal hervorgehoben und rausgeschoben, also wie so Schubläden oder so. Das gibt es auch noch in Magdeburg. Und natürlich wurde die zunehmende Monotonie beklagt. Und natürlich gab es dann auf einmal eine Differenz in den 70er, 80er Jahren, gerade mit dem Schwenk auf den Massenwohnungsbau, wo dann Sonderbauten errichtet wurden, wo also kulturelle Bauten in besonderer Weise gestaltet wurden, die heute aber auch alle noch existieren und eigentlich ihre Würde und auch ihre Nutzung natürlich haben. Also hier in Schwedt etwa, da gab es dann tatsächlich Leute, die nach der Vorstellung von Stimmern, also das nach dem Krieg dort gestandene Schloss wieder hinstellen wollen. Ja. Aber es ist glücklicherweise erhalten, wenn auch etwas eigentümlich dekoriert jetzt. Und im Inneren gibt es von Ronald Paris so ein Gemälde. Und hier waren wir eben. Und da drin gibt es eben den, haben wir leider nicht gesehen, den Galilei, also bildende Kunst in der DDR, das hatte nicht nur eine dekorierende Funktion. Der Fritz Krämer macht also eine Galilei-Figur nach dem Stück von Bertolt Brecht. Galileo, Galilei. Und er schwört ja ab, also Galileo, Galilei schwört ab vor dem Vatikanischen Kommission. Und im Stück oder anders, jedenfalls schreibt dann der Krämer gibt dann der Galilei steht da also mit dem Sonnensystem, mit der Sonne und der Erde drumherum und der Galilei hat die Maske von Brecht und dann heißt die Plastik, die jetzt hier in Chemnitz steht, und sie bewegt sich doch. Und diese Dialektik, auch der eigenen Herrschaft zu sagen, ihr könnt sagen, was ihr wollt, aber sie bewegt sich doch. Ich selbst war beteiligt an einem Denkmal von Krämer, weil mein Onkel Peter Flierl hat es gestaltet, Bertolt Brecht, da vor dem Brecht-Ensemble in Berlin. Und da sind so Säulen, da mussten Sprüche ausgewählt werden. Ob das nun besonders geeignet, also gelungen ist, das Denkmal sei dahingestellt. Aber war mir natürlich eine besondere Freude, man wartet vielleicht in den 80er Jahren, dass natürlich dann eine der Losen heute noch zu lesen da war, vom Brecht-Zitat, Fortschritt ist nicht fortgeschritten sein, sondern fortschreiten. Das war natürlich eine Adresse an die Leute, die ständig die Errungenschaften ihrer eigenen Herrschaft bejubelt haben, wo ja auch dies und das zu würdigen ist oder zu würdigen war, aber es reichte halt nicht, es musste weitergehen. So, also wo ist denn die Zukunft gewesen? Und das betraf natürlich auch dann solche Objekte, die haben wir gesehen, oder eben auch solche Kulturpalast hier wie in Dresden. Immerhin ist es da gelungen, hier ist es ja so gerade Plakat dieser Tagung hier, also hier den Weg der roten Fahne, wie immer man das im Einzelnen findet, aber es ist ja gut, dass es da ist und dass man es lesen kann und dass man die Zeit identifizieren kann und dass man jetzt nicht Bilderstürmerei betreiben muss. Für spätere Generationen, die können staunend da davor stehen und überlegen, was das bedeutet haben mag. Oder dann eben auch sowas wie wie heißt das Ding da in Leipzig? Gewandhaus. Wo eben halt auch wieder die Verknüpfung von Bild, Gestaltung hier zu Maler durch jetzt im Bauten, die gibt es in dieser Form. Zumindest im westlichen Teil unseres Heimatlandes. So nicht. Und natürlich hat das schon postmoderne, es ist so ein bisschen brutalistisch und dann ist es sehr illustrativ und alles Mögliche. Kann man dies und jenes kritisieren. Es ist aber es ist für die Zeit natürlich nicht uninteressant. Kommen wir noch zum Palast, der natürlich auch in diese Reihe gehört. Und da gehört ja auch ein bisschen Autobiografie oder sowas dazu. Also ich war nie so ein Freund von dem Palast. Als der gebaut wurde, dachten wir natürlich, wir kriegen Centre Pompidou. Wir wollten da ganz was anderes. Also dass in der Mitte der Stadt ein öffentlicher Ort ist, dass da ein Veranstaltungsort ist, völlig in Ordnung. Dennoch hat man natürlich in dem Moment, wo der umstritten war und abgerissen werden sollte, eine Identifikation damit gebildet, die übermäßig ist. Also so haben die vermeintlichen Konkurrenten sich das, Feinde will ich nicht sagen, Konkurrenten gar nicht sich vorstellen können. Und als ich dann Kultursenator in Berlin war, habe ich natürlich mit Freude dann die Schirmherrschaft für die Zwischennutzung übernommen und mit der Bundesfinanzdirektion die Zwischennutzung vereinbart. Das Irre ist ja, insofern ist Architektur und Städtebau selbst mit der Hinterlassenschaft schwieriger Systeme oder komplizierter Bauten, es eben wichtig, einen Weg zu finden, der dialogisch ist, der irgendwie Geschichte bearbeitet und nicht einfach verdrängt. Durch die Asbestsanierung, die auch die Volkskammer selber veranlasst hatte, war das Ding zum Rohbau zurückgebaut worden. Damit hatte es immer noch die Hälfte des Gebäudewertes. Und mit der Asbestsanierung, mit der Entfernung des DDR-Symbols und allem möglichen Ding, alle Gespenster dieses Ortes waren ausgetrieben. Und alle konnten sich eigentlich daran erinnern, irgendwie was Interessantes da erlebt zu haben. Oder es war ja auch das große Foyer des Volkes, als die ersten freien Wahlen waren, am 18. März 1990, da war ja das große Zentrum, wo die Wahlergebnisse, da war die Begegnung mit den Politikern, da fand die Berichterstattung. Also wenn es eine ostdeutsche Demokratie gab, dann gab es die da eigentlich da. Aber natürlich war völlig klar, man musste da den Anschluss beschließen und dann zog man ins Zentralkomitee, dem früheren Reichsbankgebäude, und dann wurde es quasi dem Verfall preisgegeben. Und ich fand es nach wie vor eine große Leistung, dass mit dieser Zwischennutzung der Entwicklung eines Volkspalastes Ost und West in diesem Rohbau des Palastes, also eigentlich ein Rohbau der Republik, bespielt haben. Und eigentlich hätte man natürlich an dem Rohbau weiterarbeiten müssen, den weiter nutzen müssen, nicht wieder in den alten Palast zurückversetzen, aber als Rohbau ernst nehmen und vielleicht machen können. Diese Zweifel, Inschrift kommt von einem norwegischen Künstler, Lars Ramberg, der immer noch der Sache ganz gut verbunden ist. Wie ich hörte, schlägt er jetzt dem Humboldt-Forum, was da inzwischen drin ist, vor, den Platz da von Schlossplatz auf Platz des Zweifels umzubenennen, damit irgendeine Spur von Reflexion doch noch übrig bleibt. Dann war natürlich das ein dramatischer Vorgang des Abbaus. Und dann hat irgendein intelligenter Mensch nicht nur dieses Foto gemacht, sondern auch noch diese Inschrift, die DDR hat es nie gegeben, daran geschrieben. Also weil klar war, was damit eigentlich gemeint war. Man wollte ein Staatssymbol einer bereits, und das sind natürlich genau diese westlich dominierten Denkmalstürze, selbst wenn Politiker wie Thierse und so aus dem Osten kommen, aber im Grunde war der Staat am Ende, er hatte seine Auflösung beschlossen, er schloss sich an, er wurde angeschlossen, er wurde übernommen, und warum muss man auch das Gebäude abreißen? Also dieser doppelte Mord oder diese doppelte Bezeugung, dass es nun vorbei sei, das hat natürlich was Animalisches, was Voraufklärerisches, dass man sozusagen jetzt auch noch die Objekte schleifen muss. Nicht umsonst wurde der Lenin-Kopf am Lenin-Denkmal am 50. Geburtstag des regierenden Bürgermeister Eberhard Diepgen abgenommen. Also man sozusagen sich in der Geschichtspolitik auf diese animistischen, den Dingen selbst Leben zuweisende Bedeutung mal darauf abklopft, gibt es viele interessante Vorgänge, die eigentlich einem emanzipierten, reflektierten, der Geschichte ja nicht widerstreiten, sondern sich den Konflikten stellenden entsprechen. Na, nun haben wir heute dieses Objekt, wo inzwischen auch die Leute um Arch Plus sehr gut festgestellt haben, wie rechte Spender eine Vervollkommnung des Schlosses in einer bestimmten Richtung verfolgen, nämlich genau um 1900. Und die fordern jetzt, dass eben die Spuren der Revolution, des Krieges, der DDR-Zeit doch an dem Gebäude irgendwie noch wieder sichtbar gemacht werden. Also die fordern, es gibt eine Initiative, die sagt, reißt das Schloss ab, baut den Palast wieder. Da würde man vielleicht als Umweltaktivist sagen, naja, also einmal graue Energie zerstören hat gereicht, aber man kann ja an dem Ding was machen. An dem Potsdamer Schloss steht wenigstens dran, auf Französisch, das ist kein Schloss. Also da ist wenigstens die Spur einer Erinnerung. Wir wollen hier so tun, als wenn es ein Schloss ist. Während hier alles muss es so sein wie um eine bestimmte Zeit. Und die DDR ist dann durch Grafik irgendwie innen anwesend, indem also eine Treppenhausgestaltung die Fassade. Und zur Zeit, wenn ihr Lust habt, nach Berlin zu kommen, gibt es gerade eine Ausstellung, wo nicht ganz klar ist, was ist mit dem Hin und Weg. Also ob die jetzt auch der Meinung sind, dass man hin und her bauen soll. Oder von hin und weg gerissen, oder ich weiß nicht genau, was das soll. Jedenfalls gibt es da solche Ausstellungen. Und es zeigt sich irgendwie, dass nicht nur die Debatte um die kolonial angeeigneten Güter, die da gezeigt werden, das Projekt in Frage stellt, sondern dass zunehmend auch die Architekturfrage Teil dieses Delegitimationsdiskurses des Humboldt-Forums ist. Die haben es wirklich schwer, sich jetzt da irgendwie neu zu behaupten. In den letzten Jahren gibt es jedenfalls eine Neubewertung der DDR-Moderne, und der entscheidende Punkt war eigentlich der Abriss des Ahornplatz im Jahre 2000. Erst im Jahre 2000 begann das Umdenken. Es brauchte erst dieses öffentlich geschlachteten Opfers, damit das öffentliche Denken sich ändert. Ich war seinerzeit Bezirksstadtrat und habe die Abrissgenehmigung versagt. Aber dann hat es der Senat an sich gezogen und es wurde vollzogen. Und dann sind eben diese sozusagen, die ganze, ist natürlich auch in gewisser Weise animistisch, aber an dem Objekt vollzogene Gewalt, wie so ein Skelett eines Lebewesens. Theoretisch war es wichtig, dass dann diese frühe erste Phase der Moderne, also von 45 bis Mitte der 60er Jahre, von Andreas Butter und Ulrich Hartung unter diesem trotzigen Kampfbegriff Ostmoderne. Also ihr erzählt euch ständig was von Moderne, wir müssen jetzt modern sein. Eigentlich seid ihr ja schon alle postmodern und wolltet eigentlich gar nicht mehr. Wir haben auch eine Moderne gehabt. Und natürlich kann man da kritisch sagen, was mit Ost und West macht, nicht allzu viel hin. Es geht um den ästhetischen, den sozialen Inhalt. Aber es war ein durchschlagender Erfolg. Und ich habe dann zur Eröffnung irgendwie geredet dazu, also als ich mal was zu repräsentieren hatte. Aber es war wichtig, dass es so einen Gegenschlag gab. Das war ähnlich wie Oschmann damals. Ist nur schon 20 Jahre her, muss alle 20 Jahre wieder passieren. Und ich weiß, es ist außerdem ein gutes Buch. Und inzwischen gibt es aber auch schon inzwischen von der Stiftung nach dieser Bank, Bausparkasse, Wüstenrot-Stiftung, die hat sich wirklich verdient gemacht um ostmoderne Bauten und ein Wandbild von Renau in Erfurt und um andere Objekte. Und die haben auch, glaube ich, mit unterstützt dieses Buch. Es gibt inzwischen auch ein Baukunst der Moderne, wo Ost und West gleichermaßen in Berlin beschrieben werden. Also die allgemeine Anerkennung ist heute eine ganz andere als in den 90er oder Nuller Jahren. Und auch international ist es bemerkenswert, dass insbesondere hier Łukasz Zdanek, der aus Polen kommt, jetzt in Amerika lehrt, dass der sich also mit dem internationalen Einflüssen der Sowjetunion und anderer sozialistischer Länder im globalen Süden interessiert und überlegt, welche Spuren hat das eigentlich hinterlassen, welche Art von Beziehungen existierten einer nicht kapitalistischen, sicherlich auch marktwirtschaftlich, nicht immer vollständig uneigennützigen Beziehung. Aber es gab viele Beziehungen, die auch in Afrika, in Asien, überall solche Spuren von Baukultur hinterlassen haben. Und wir haben dann sowas auch mal gemacht, wieder mit Butter und anderen, die mal untersucht hatten, über das Institut in Erkner, über den Architekturexport der DDR. Wo wurde eigentlich hingeliefert, was wurde da gemacht, was ist aus den Bauten geworden und so weiter. Also es gibt auch eine globale Konstellation, dass nach wie vor natürlich in der Welt Leute auch mit DDR-Architektur. Also es geht nicht nur um den Kampf, ist jetzt Ost-Berlin oder Chemnitz wichtiger, sondern es geht auch darum, was ist das für eine Baukultur, was hat das für einen Einfluss gehabt. Natürlich wechseln da auch die Generationen, die Häuser verfallen und ähnliches. In Berlin, und damit komme ich dann zum Ende, und ihr müsst dann fragen, damit wir ins Gespräch kommen, hat diese Neubewertung der Moderne dazu geführt, dass vor allem die Hensemann-Stiftung, die ich jetzt übrigens nicht mehr leite, sondern nur bis 2022, wir haben uns sehr dafür engagiert, dass die Karl-Marx-Allee erster und zweiter Bauabschnitt, also die nationalen Traditionen und die neue international orientierte sozialistische Moderne, gemeinsam mit der Interbau, also mit der internationalen Moderne in West-Berlin, gemeinsam zum Weltkulturerbe angemeldet werden. Wir haben zwei verschiedene Senate, einmal die großen Koalition, einmal Rot-Rot-Grün oder Rot-Grün-Rot, davon überzeugt, dass man das machen sollte, und sind dann mit solchen Thesen wie Berlin, West-Ost, modern aufgetreten. Es gibt ein Riesenbuch über die Karl-Marx-Allee, die zweiter Bauabschnitt, die noch nie beforscht wurde, und sind also immerhin in solche Ausschreibungsrunden gekommen und haben dann solche Zeitschriften verfolgt. Wer sich dafür interessiert, kann die alle auf der Website der Hensemann-Stiftung, diese Zeitschriften, kostenlos sich runterladen. Und dahinter steht natürlich auch ein gewisses moderne Verständnis. Was ist moderne eigentlich? Moderne sollte nicht enden. Die Postmoderne ist eigentlich eine Fiktion gewesen. Und natürlich ist auch die Frage, wie findet man Begriffe, eben Entwicklung im Osten und im Westen irgendwie aufeinander zu beziehen und die jeweilige Spezifik dennoch noch kennzeichnen zu halten. Und die Grundidee mit dem Welterbeantrag war, dass das, was eben früher in Berlin als Konfrontation existierte, also Ostberlin baute die Stalinallee als erste sozialistische Straße Deutschlands. Und der Westen sagt dann, die bauen ja nur NS und ist halt ganz schrecklich und furchtbar, wir bauen modern. Dann hat es mal ein bisschen gedauert, bis 57. Und dann haben sie eine internationale Bauausstellung gemacht mit tollen Leuten, einschließlich dem brasilianischen Kommunisten Oskar Niemeyer und anderen, Gropius und Le Corbusier und so weiter, und haben eine tolle Bauausstellung gemacht. Und diese Situation, dass unterschiedliche politische Systeme sich im Medium von Architektur und Städtebau in Ausstellung gegenseitig zeigen, wer besser ist. Das Thema war ja Stadt der Zukunft. Eigentlich ging es halt über die Gesellschaft der Zukunft. Es war ein Gesellschaftskampf im friedlichen Wettstreit vor dem Bau der Mauer. Also ist eigentlich eine total interessante Situation, dass trotz Kalten Krieg beide Seiten es so aufgenommen haben, sich zu zeigen im ähnlichen Medium, wie sie besser sind. Und dass das, was damals Konfrontation und Konkurrenz war, heute eigentlich als Koevolution verstanden werden kann. Man hat sich aneinander gemessen und eigentlich ist das heute ein gemeinsames Erbe. Also ich kann ja nicht sagen, meine Stalinallee, Karl-Marx-Allee ist besser als die Hinterbau. Das ist ja völlig uninteressant. Ästhetisch finde ich viel Hinterbau viel interessanter als so eine alten Karl-Marx-Allee. Aber ich kann mir sagen, die bestehen nur miteinander, weil sie aufeinander reagiert haben. Das ist die Dialektik. Und beides ist meine Stadt. Also im Grunde ist ein Riesenangebot auch an Berlin gewesen, an Deutschland zu sagen, die Baukulturen der Moderne verzahnen sich. Die sind in Konkurrenz entstanden und sind aber, wenn man sie richtig liest, eigentlich eine Doppelgeschichte, die zusammengehört und die für die Welt interessant ist. Es gibt so viele Touristen, die nach Berlin kommen und sagen, wo ist denn die Mauer? Oder wo war die Mauer? Die ist nicht mehr zu sehen, da gibt es vielleicht noch einen Pflasterstreifen oder irgendwelche Gedenkstätten. Aber um zu sagen, wie unterschiedlich die Städte waren, kann man die Bauten zeigen. Naja, und wir haben uns zweimal beworben. Was hat die Kultusministerkonferenz der Länder beschlossen? Sie hat beschlossen, und damit ist der Vorschlag mit dem Welterbe erstmal futsch, dass das Münchner Olympiagelände nominiert wird. Toller Bau, ganz wunderbar, leider ohne Siedlung. Vorher hatte Deutschland ja auch mit den Opfern irgendwie eine Regelung getroffen, Opfer der fehlgeschlagenen GSG-Einsätze, GSG-9-Einsätze und so weiter. Ist überhaupt nichts gegen zu sagen, aber leider nicht als Einladung an die Welt zu sagen, ey, Olympiastätten zu bauen, ist eine enorme städtebauliche Aufgabe des 20. Jahrhunderts, machen wir doch einen seriellen Antrag. Alle anderen, die auch mal architektonisch interessant sind, was weiß ich, wie Amsterdam vorm Krieg oder Tokio oder Peking oder was auch immer, kenne mich jetzt da nicht so aus, aber wir haben, ist eine Einladung. Nein, Deutschland will jetzt diese Leerstelle, ist noch nirgendwo ein Olympiabau, also muss es München sein. Und die andere Nominierung auf der deutschen Liste ist der Stuttgarter Fernsehturm. Tolles Bauwerk, einzelstehend am Tal, dominiert die Stadt, ist landschaftlich toll eingebunden, ganz wunderbar, aber wieder nicht als Einladung. Also Fernsehtürme und Radiotürme sind natürlich eine Erfindung des 20. Jahrhunderts, könnte man sagen, von Stuttgart aus, ja, alle möglichen Fernsehtürme bis Shanghai und Ottawa und natürlich Ostberlin, aber wir machen nicht als Serie so. Und irgendwie ist man natürlich ziemlich verbittert oder enttäuscht, dass dieser Welterbe-Idee, dass die nicht angenommen wurde und dass man jetzt auch die vielen Initiativen, die sich da gegründet haben, dass die irgendwie nicht weitergegangen sind. Das waren jetzt Projekte, Aufgaben im Schnelldurchlauf 44 oder 45 Jahre ostdeutsche Architektur. Bitte um Entschuldigung für die atemlose Vortragsweise.